perfekten Moment geb ich nur 100%. Auf Liebe vorprogrammiert, verrückt nach ihm und fasziniert. Vielleicht für immer und ewig, denn alles ist möglich. Ich will es einfach nochmal durchgehen. Auf Liebe vorprogrammiert. Ob es am Vollmond liegt oder ob es Schicksal ist, wer kann das schon verstehen? Ich lasse es geschehen. Er nimmt mich an der Hand, ich spüre diese auf der Haut. Er hat mein Herz geklaut. Ich denke mir, c'est la vie. So einen Mantra wie ich noch nie. Auf Liebe vorprogrammiert will ich mein Herz noch mal riskieren. Für den perfekten Moment geb ich nur 100%. Für immer und ewig, denn alles ist möglich. Ich will es einfach nochmal riskieren. Auf Liebe vorprogrammiert will ich mein Herz nochmal riskieren. Für den perfekten Moment geb ich nur 100%. Auf Liebe vorprogrammiert, verrückt nach ihm und fasziniert. Vielleicht für immer und ewig, denn alles ist möglich. Ich will es einfach nochmal riskieren. Auf Liebe vorprogrammiert, verrückt nach ihm und fasziniert. Vielleicht für immer und ewig, denn alles ist möglich. Ich will es einfach nochmal riskieren. Auf Liebe vorprogrammiert.